deutsche Zukunft brennt unser Schreben. Wir sind schon lange tot und haben noch immer ein Verlangen nach Taten. Erb uns eure Toten, denn wir glauben unser Leben an deutsche Soldaten. Ihr seid ohne Ehre, lacht über unseren Qual. Wir hatten Ehre und keine andere Wahl. Egal wo wir fielen, wir hatten dabei stets die Heimat im Herzen und darum geht's. Gaben wir nicht auf für uns unser Leben. Für eine deutsche Zukunft brennt unser Schreben. Wir sind schon lange tot und haben noch immer ein Verlangen nach Taten. Erb uns eure Toten, denn wir gaben unser Leben an deutsche Soldaten. Ein Verlangen nach Taten. Erb uns eure Toten.